Nein, die Attribute, mit denen die Arbeit des amerikanischen Künstlers Paul McCarthy oftmals beschrieben werden, sind nicht wirklich schmeichelhaft. Seine Kunst sei seltsam, verstörend, ja sogar eklig. Und trotzdem ist McCarthy einer der erfolgreichsten Künstler der amerikanischen Westküste. Aufgewachsen in Utah habe er sich ganz bewusst für Los Angeles als Wohn- und Schaffensort entschieden, erzählte McCarthy in einem Interview bei der Art Basel. Ich hätte nach Europa oder New York gehen können, aber ich wollte nach L.A., weil es hier eine von den Medien manipulierte Fantasiewelt gibt und weil die Nettigkeit von Los Angeles im Grunde total verkorkst ist. Der stetig strahlend blaue Himmel lenke von den tiefen Abgründen dieser Stadt ab, so McCarthy weiter. Seit den 60er Jahren ist er als Bildhauer, Performance- und Videokünstler tätig. Die internationale Aufmerksamkeit kam erst Jahrzehnte später. Europa habe dabei eine besondere Rolle gespielt. Hier in den USA gab es ein paar Galerien, die meine Sachen ausstellten. Europa war weitaus offener, was meine Aufführungen anging. Auf den ersten Blick wirken viele seiner Werke grotesk, wie der übergroße Santa Claus, der seit 2008 in Rotterdam steht. Eine Art putziger Gartenzwerg, bis dem Betrachter auffällt, was er in der Hand hält. Ist es ein stilisierter Baum oder doch ein Dildo-ähnliches Objekt? Gemeinsam mit seinem ebenso bekannten Künstlerkollegen Mike Kelly veröffentlichte McCarthy 1992 das Projekt Heidi in Anlehnung an das bekannte Kinderbuch. Der Großvater, das kleine Mädchen, allein hoch oben in den Bergen. Natürlich gibt es in diesem Buch keinerlei Hinweis auf eine mögliche Missbrauchssituation. Aber gäbe es eine solche Situation tatsächlich, wäre es durchaus vorstellbar. In the reality of the situation, that is feasible. Sexualität und Aggression sind Themen, die immer wieder in seinen Werken auftauchen. Und McCarthy ist sich selbst für nichts zu schade. Er benutzt seinen Körper als Pinsel, robbt nackt durch Farbe und hat sich in der Vergangenheit mit Soßen eingerieben, die Amerikaner sonst auf ihre Burger schmieren. Ihm wurde vorgeworfen, dass seine Kunst harmlos sei. Er ein Witzbold, der Provokateur vom Dienst. Doch aus dem ehemaligen Schmuddelkind des Kunstbetriebes ist ein Superstar geworden. Beim Verkauf seiner Skulptur Tomato Head kassierte Christie's 4,6 Millionen Dollar. Erst vor 2 Jahren schickte McCarthy seine Kunst in 85 Sattelschleppern von Los Angeles quer durchs Land in die Park Avenue Armory nach New York. Dort entstand seine bisher größte Installation W.S., ein märchenhafter Kunstwald, in dem Schneewittchen wandelte. Parallel liefen auf 8 Videoleinwänden Aufnahmen einer Orgie zwischen Schneewittchen, den 7 Zwergen und Walt Disney, natürlich gespielt von Paul McCarthy.